Die Fähigkeiten für die Suche nach der dritten Alternative. Kommunikation ist zweifellos die wichtigste Fähigkeit überhaupt im Leben. Es gibt vier Grundformen: Lesen, Schreiben, Sprechen und Zuhören. Die meisten Leute verbringen 2/3 bis 3/4 der Zeit, in der sie nicht schlafen, mit diesen vier Dingen. 40 bis 50% unserer Kommunikationszeit entfallen auf nur eine der vier Grundformen, dem Zuhören. Gerade darin aber haben wir am wenigsten Übung. Die meisten von uns haben viele Jahre Training im Lesen, Schreiben und Sprechen hinter sich, doch nur etwa 5% haben mehr als 2 Wochen formales Training im Zuhören genossen. Die meisten Leute glauben, sie wüssten, wie man zuhört, weil sie es ja ständig tun. Tatsächlich hören sie aber aus ihrem eigenen Bezugsrahmen heraus zu. Nur bei einer der 5 Ebenen im Kontinuum des Zuhörens – ignorieren, so tun, als ob man zuhört, selektives Zuhören, aufmerksames Zuhören und einfühlendes Zuhören – erfolgt das Zuhören innerhalb des Bezugsrahmens der anderen Person. Bei der höchsten, dem einfühlenden Zuhören. Wirklich zuzuhören bedeutet, seine Autobiografie zu transzendieren, sich aus dem eigenen Bezugsrahmen, dem eigenen Wertesystem, der eigenen Geschichte und den eigenen Beurteilungstendenzen zu lösen und tief in den Bezugsrahmen oder den Standpunkt des anderen einzutauchen. Dieses einfühlende Zuhören ist eine sehr seltene Fähigkeit. Und es ist mehr als eine bloße Fähigkeit. Viel mehr. Nur 17% der befragten Mitarbeiter haben das Gefühl, dass die Kommunikation in ihrer Organisation wirklich offen, ehrlich und respektvoll ist. Über das Zuhören von Dr. Med Rolf Rorten. Wenn ich Sie bitte, mir zuzuhören, und Sie fangen an, mir Ratschläge zu geben, haben Sie nicht das gemacht, worum ich Sie gebeten habe. Wenn ich Sie bitte, mir zuzuhören, und Sie fangen an, mir zu sagen, weshalb ich mich nicht so fühlen sollte, trampeln Sie auf meinen Gefühlen herum. Wenn ich Sie bitte, mir zuzuhören, und Sie haben das Gefühl, Sie müssten etwas tun, um mein Problem zu lösen, haben Sie mich, so seltsam das auch klingen mag, im Stich gelassen. Hören Sie mir zu. Nur darum habe ich Sie gebeten, mir zuzuhören. Nicht zu sprechen oder irgendetwas zu machen, mich einfach nur anzuhören. Etwas tun kann ich selbst. Ich bin nicht hilflos. Vielleicht entmutigt und zaghaft, aber nicht hilflos. Wenn Sie etwas für mich tun, was ich selbst für mich tun kann und muss, tragen Sie zu meiner Angst und meinem Gefühl der Unzulänglichkeit bei. Wenn Sie es aber als eine Tatsache akzeptieren, dass ich mich so fühle, wie ich mich fühle, so irrational es auch wirken mag, brauche ich nicht mehr zu versuchen, Sie zu überzeugen und kann daran gehen, zu verstehen, was hinter diesem irrationalen Gefühl steckt. Und wenn das klar ist, sind die Antworten offensichtlich und ich brauche keine Ratschläge.